Hab mir nicht eure Wollen. Was wollen die gesagt, was die können denn sollen? Es wollen nur erzählen, dass alles durch Geld war. Das haben wir nicht mal wieder deutsche Volk als besser. Unsere Kraft und Werte, die suchen wir uns aus. Und die Parasiten, die schalten wir nicht aus. Wir sind stolze Deutsche gegen die Union. Wir sind auf das Ziel, es geht um die Nation. Ja, wir sind stolze Deutsche gegen die Union. Wir sind auf das Ziel, es geht um die eigene Nation. Weiße Frauen gehen damit in die Hand an. Und die Lehrer-Armung sind nicht so gut verstanden. Schöner durch den Teufel wollen die sich weiße sein. Und der Vatikan ist in die Parlamente ein. Unsere Kampfgefährte, die suchen wir uns aus. Und die Parasiten, die schmeißen wir hinaus. Wir sind stolze Deutsche gegen die Union. Wir sind auf das Ziel, es geht um die Nation. Ja, wir sind stolze Deutsche gegen die Union. Wir sind auf das Ziel, es geht zuerst die eigene Nation. Und der Dreck kommt soll herein. Und über Europa regiert ein Kommissar. Dafür waren den Augen dann in unserem schönen Land. Und das war für Volk und darum will ich jetzt verwandt. Unsere Kampfgefährte, die suchen wir uns aus. Und die Parasiten, die schmeißen wir hinaus. Wir sind stolze Deutsche gegen die Union. Wir sind deutsche Skinners, es geht um die Nation. Ja, wir sind stolze Deutsche gegen die Union. Wir sind deutsche Skinners, es geht für die eigene Nation. Nationale Sozialisten kämpft dagegen an. Ist die deutsche Fahne und denkt immer zu daran. Wollt ihr eure Heimat nicht schon morgen verlieren? So darfst du das deutsche Reich Europa regieren. Nationale Sozialisten kämpft dagegen an. Ist die deutsche Fahne und denkt immer zu daran. Wollt ihr eure Heimat nicht schon morgen verlieren? So darfst du das deutsche Reich Europa regieren. Sieg Heil! Sieg Heil! Deutschland! Sieg Heil!